Sie werden wohl stärker sich darauf konzentrieren, ungebunden terroristische Anschläge zu verüben. Hallo zusammen, willkommen nach Smalltalkers. Ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist die Erstrekrutierung in Deutschland. Der Anlass dafür ist das Urteil gegen den Salafistenprediger Sven Lau. Sven Lau ist in der sogenannten Salafisten-Szene in Deutschland eine sehr bekannte Figur. Er ist gut befreundet und steht in Verbindung auch zu Pierre Vogel, eine zweite sehr bekannte Figur. Beide sind deutsche Konvertiten, die zum Islam konvertierten und in dieser Islamisten-Szene der Salafisten relativ aktiv sind. Es wurde bewiesen, dass Sven Lau für die Rekrutierung von mindestens zwei Männern in die IS verantwortlich ist und dafür wurde er zu 5,5 Jahren Haft verurteilt. Zum Zeitpunkt des Urteilsspruchs befand er sich schon bereits seit 22 Monaten in Untersuchungshaft. Hauptzeuge oder Kronzeuge war einer der von Lau rekrutierten Personen für den Kampf in Syrien, und zwar ein gewisser Ismail I. Der Name ist nie komplett publiziert worden, um die Identität der Person zu schützen. Diese Person war bereits dann auch verurteilt worden, saß auch 2/3 einer Gefängnisstrafe ab, aus der er dann auch vorzeitig auf Bewährung entlassen worden ist. Er war dann sozusagen der ausschlaggebende Punkt als Kronzeuge, der dazu führte, dass tatsächlich Sven Lau verurteilt worden ist. Dieses Urteil ist einer von vielen Beweisen, dass das Problem der IS-Rekrutierung in Deutschland und insgesamt in Europa sehr akut ist. Ein weiterer Beweis dafür ist die Pressemeldung, dass vier deutschen Frauen im irakischen Gefängnis entdeckt wurden. Diese Frauen sind Mitglieder der IS und Diese Frauen sind dann auch verhaftet worden, als die Stadt Mosul vom IS durch die irakischen Streitkräfte zurückerobert worden sind. Sie sind bereits dann auch von der deutschen Botschaft im Irak identifiziert worden, im Gefängnis in Bagdad. Das heißt, insgesamt sind wohl über 900 Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft bisher in Syrien und im Irak als Kämpfer des IS tätig. Das heißt also, sie sind in der Organisation bzw. im Islamischen Staat eingebunden. Man schätzt die Zahl der Frauen unter dieser Gruppe auf etwa 20%. Das heißt, ein relativ hoher Anteil, vor allem wenn man bedenkt, dass auch die Frauen an sich zwar nicht kämpfen, aber die eigentlich nur eine Rolle als Gattinnen von eventuellen Märtyrern erfüllen. Das heißt, sie werden dann verheiratet mit Kämpfern des IS. Der Fall, der meist in den Medien präsent gewesen ist, war der Fall Linda. Ein Teenager-Mädchen aus Sachsen, das in Deutschland konvertierte und sich eigenständig nach Syrien aufmachte, beziehungsweise zum IS. Dort mit einem IS-Kämpfer verheiratet worden ist und jetzt eine der vier deutschen Staatsbürgerinnen ist, die in Bagdad im Gefängnis sitzt. Wie sind diese vier Frauen, die wir erwähnen, in die Hände des irakischen Militärs gelangt? Beim Rückzug des IS. Der IS befindet sich auf allen Fronten auf dem Rückzug. Und die Frage ist, wenn jetzt, hypothetisch gesprochen, der Islamische Staat nicht mehr als Kriegspartei in Erscheinung treten sollte in Zukunft, beziehungsweise komplett militärisch geschlagen wird, ist dann die Region befriedet? Oder welche sind die Perspektiven der Region? Was wir jetzt sehen, sind zusätzlich dann auch noch im Verbund mit dem Islamischen Staat Konflikte auch innerhalb der arabischen Länder, die Bezug nehmen auf radikale Gruppierungen, auf den israelisch-palästinensischen Konflikt und den Islamischen Staat. So haben viele Golfstaaten, darunter Saudi-Arabien, die Vereinten Arabischen Emirate, zusammen mit Ägypten, Katar faktisch zu isolieren versucht. Einer der Vorwürfe dieser anderen Staaten sei, dass Katar neben anderen dschihadistischen Gruppierungen auch den Islamischen Staat unterstützt hat, sodass sich das geopolitisch weiter ausdehnt. Und darüber hinaus muss man bedenken, dass sowohl in Syrien als vielleicht auch im Irak, auch mit dem Verschwinden des IS, die Sicherheitslage nicht besser wird und sicherlich besonders auch in Syrien weitere Kriegsparteien sicherlich mit Kriegshandlungen weitermachen werden, sodass die Region instabil bleiben wird, auch wenn der IS nicht mehr als Kriegspartei vorhanden sein sollte. Das Ganze zeigt, dass solche Leute wie Sven Lau in Deutschland und in Europa immer weiter aktiv werden. Und der Kampf gegen sie ist meiner Meinung nach nicht besonders wirkungsvoll. Auch das Urteil gegen Sven Lau finde ich ziemlich lasch. Wenn man noch berücksichtigt, dass die Zeit, die er in Untersuchungshaft verbracht hat, verrechnet wird, ist das Urteil schon ziemlich milde. Das Problem ist, was ist immer nachweisbar? Es ist so, dass das Urteil deswegen so ausfiel, weil es sich alles reduzierte auf die Aussage einer Person, die selbst rekrutiert war und selbst offensichtlich dann auch ein schwieriger Zeuge gewesen ist. Das war nämlich der ausschlaggebende Punkt. Ohne diese Aussage dieses Rekrutierten wäre es überhaupt zu keinem Urteil gekommen, beziehungsweise zu keiner Verurteilung. Was aber das Problem bleiben wird, ist, dass eine Rekrutierung in Deutschland und in Europa von jungen Menschen, die zum Islam konvertieren oder bereits aus islamischen Communities stammen und aus irgendwelchen Beweggründen, familiären Problemen, ökonomischen Problemen, beruflichen Problemen etc., den Reiz verspüren, sich Dschihadisten anzuschließen, auch mit einem Wegfall des IS als Kriegspartei nicht wegfielen. Das heißt, diese Netzwerke werden, denke ich, auch nach dem Islamischen Staat weiter aktiv werden, um Personen zu rekrutieren. Und dieses Problem wird jetzt erstmalig dann auch sehr medienwirksam über diese sehr, sehr, sehr signifikante Figur der Szene, nämlich Sven Lau, sozusagen in Angriff genommen. Ich finde, dass die Signalwirkung, dass jemand wie Sven Lau, der wirklich auch eine Galionsfigur dieser Bewegung, dieser islamistischen Bewegung in Deutschland ist, tatsächlich sich sehr positiv auswirken kann in Bezug auch auf den Kampf gegen diese Rekrutierungssysteme in Deutschland und Europa. Ja gut, aber wenn es keinen IS bald gibt, wohin werden sie denn rekrutiert? Und das ist der ausschlaggebende Punkt. Warum? Wenn jetzt der Islamische Staat wegfällt, sagen wir mal als eine territoriale Entität, das heißt, es gibt sozusagen einen Staat mit staatsähnlichen Strukturen, in dem man sich integrieren kann als Kämpfer oder als Ehefrau eines Kämpfers. Wenn diese Option wegfällt, was machen dann diese Dschihadisten, die sozusagen entwurzelt werden, in Anführungsstrichen, dadurch, dass dieser Staat nicht mehr existiert? Sie werden wohl stärker sich darauf konzentrieren, ungebunden terroristische Anschläge zu verüben. Das wird wahrscheinlich passieren. Und es zeichnet sich jetzt schon in der Region ab, sowohl in Syrien als auch Irak, nach den militärischen Niederlagen, die sich dieses Jahr massiv ergeben haben für den Islamischen Staat, dass zeitgleich die Selbstmordanschläge von IS-Kämpfern in der Region zunimmt. Das heißt also, man wird sich dann stärker auf diese Art des Dschihadismus konzentrieren, also nicht mehr auf die territoriale Ausdehnung, sondern auf gezielte Anschläge in Ländern der Region und auch in Europa. Das heißt, das Problem von Terrorismus wird immer aktueller und eigentlich ist die Lage damit verschärft wird. Ja, das heißt, wenn tatsächlich nicht aktiv gegen Rekrutierungssysteme in Europa vorgegangen wird, so wie jetzt begonnen, kann es durchaus sein, dass es in Europa und in Deutschland mehr Anschläge geben könnte. Ja. Und siehst du irgendwie eine Lösung dieses Problems? Was würdest du anbieten? Das ist ganz schwierig, weil man sich irgendwie auch mit den Personen auseinandersetzen muss, die sich rekrutieren lassen. Warum lassen sie sich rekrutieren? Was sind ihre Beweggründe? Sind es rein politische, sind es religiöse, sind es familiäre, sind es soziale? Gibt es ein Problem in der Integration? Sind das psychisch Kranke? Das heißt, es gibt eine Vielzahl möglicher Motive. Man muss sozusagen psychologische Profile erstellen von Personen, die besonders anfällig sind und diese Personen dann stärker sozusagen unterstützen, das heißt Alternativen bieten. Die Frage ist, wie sieht es aus? Und das, was gravierend ist, ich denke, deswegen ist es auch schlimm für die öffentliche Meinung, was sich jetzt mit Linda, mit dieser Dame, mit dieser deutschen Teenagerin ereignet hat. Sie gehörte zu keiner muslimischen Community. Sie lebte in einer Kleinstadt in Sachsen, in der es keine muslimische Community gab. Sie hat sich unbemerkt politisch und religiös radikalisiert, ist dann eigenständig zum Islam konvertiert und dann aus eigenem Antrieb heraus über halb Europa und die Türkei zum IS gefahren, um dort einen Islamisten, einen Dschihadistenkrieger zu heiraten. Das heißt, es ist, das Erschreckende ist, dass man nicht genau voraussehen kann, wer tatsächlich sich rekrutieren lässt. Es lag immer die Vermutung nahe, Personen, die zur muslimischen Community gehören, mit einem bestimmten Migrationshintergrund, mit einem bestimmten religiösen Hintergrund, aus einem bestimmten sozialen Milieu. Aber der Fall Linda zeigt, dass es jeden Teenager offensichtlich treffen kann. Meiner Meinung nach sollte diesen Teenagern, diesen schwierigen Teenagern etwas angeboten werden. Sie fühlen sich desorientiert, brauchen ein Ziel im Leben. Wir wissen alle, dass dieses Alter ziemlich schwierig ist. Und es ist wichtig, ein Teil von etwas Großem. Ich glaube, dass dieser politische Islam genau diese Lücke füllt und eigentlich sollte eine Alternative angeboten werden. Es gibt eine große Nachfrage und ich sehe nicht so viele Angebote. Es gibt ein paar rechtsorientierte Bewegungen, die genau diese Gruppe vielleicht auch ansprechen. Außerdem gibt es natürlich ein paar linksextreme Bewegungen, die werden jetzt nach den Ereignissen in Hamburg auch ganz stark besprochen. Aber insgesamt sehe ich nicht so viele Angebote, vor allem nicht so viele staatliche Angebote. Das heißt aber, diese ganzen Bewegungen, von denen du gesprochen hast, die also das politische Spektrum hier in Deutschland abdecken und entsprechende Jugendableger haben, links oder rechts, sind ja keine staatlichen Projekte oder Institutionen. Das, was du vielleicht sagen willst, ist, irgendeine Kraft oder Gruppe oder Organisation, die schon gewisse Inhalte aufweist, die ein wenig deckungsgleich ist mit einer politischen oder religiösen Gesinnung, aber den Extremismus ein wenig abfedert. Also so eine Art islamische Jugendorganisation, weil ja die Leute sich aufgehoben fühlen und nicht in den Dschihad ziehen. Ja, es muss nicht unbedingt religiös sein. Es könnte auch irgendwas karriereorientierter sein. Ich weiß nicht so, es ist eine schwierige Frage, aber ich sehe momentan, was ist dann die Alternative, wenn man politisch aktiv sein möchte? Gibt es eine Möglichkeit, Junge Union beizutreten? Oder, also die Alternative sehe ich darin, ja, das ist nicht cool. Die Alternative von ÖF, also vom Staat, sehe ich nur darin, dort, wo sich das Phänomen der Rekrutierung besonders häuft, da gibt es bestimmte Triggerfaktoren. Migrationshintergrund, Religionszugehörigkeit und soziale Brennpunkte. Wenn das alles zusammenstößt, ist wohl offensichtlich dort besonders häufig eine Rekrutierung möglich. Alles, was davon abweicht, da kann der Staat, glaube ich, nicht sonderlich aktiv werden, weil das vereinzelte Fälle sind, wie der Fall Linda. Das heißt also, das sind dann sehr stark individualisierte Fälle und da kann der Staat sich jetzt nicht um jeden Jugendlichen kümmern, ob er vielleicht von Islamisten rekrutiert wird, sondern man muss sich dann konzentrieren, dort, wo es besonders häufig auftritt, dort, wo es empirisch belegt ist, dass bestimmte Gegebenheiten gegeben sind, die dazu verleiten könnten, sich eher den Dschihadisten anzuschließen, das ja, und dort verstärkt auch als Staat mit entsprechenden Methoden aktiv zu werden. Mehr kann man von staatlicher Seite nicht tun. Dann bleibt zeitgleich nur die Möglichkeit der Bekämpfung der Rekrutierungssysteme. Da muss man zeitgleich auch dann auch mit einsteigen. Das heißt also nicht nur die Prävention in den Milieus, in denen die Rekrutierung besonders erfolgreich ist, seitens der staatlichen Einrichtung oder des Staates im Allgemeinen, sondern auch das gezielte Bekämpfen der Rekrutierungssysteme. Und es wird dann immer wieder dann auch Fälle geben, die individualisiert dann auch außerhalb dieser Konzepte auftreten und für den Staat nicht erreichbar sind, weil sie nicht einkalkulierbar sind. Damit werden wir wohl leben müssen. Und was denkt ihr, wird das Problem der IS-Rekrutierung in Deutschland entschärft? Oder glaubt ihr auch, so wie ich, dass durch eine eventuelle Zerschlagung des Islamischen Staates, der Islamische Staat und die Dschihadisten sich darauf eher konzentrieren werden, gehäuft Anschläge in der Region selbst und in Europa durchzuführen? Schreibt in die Kommentare, und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like und abonniert unseren Kanal und klickt auf das Glöckchen, um kein neues Video zu verpassen. Danke, ciao. Danke und ciao.